Sobald nun das gesagt war, schaute das Teufelchen aus der Flasche heraus und war gleich wieder drinnen, flink wie eine Eidechse. Keawi und Lopaka aber saßen da zu Stein erstarrt. Es war schon finstere Nacht, bevor einer von den beiden einen Gedanken fassen oder die Stimme finden konnte, ein Wort zu sprechen. Und dann schob Lopaka seinem Freunde das Geld zu, nahm die Flasche und sagte, »Ich bin ein Mann von Wort. Und wenn ich das nicht wäre, dann würde ich diese Flasche nicht mit meinem Fuß anrühren. Na, ich werde meinen Schoner kriegen und dazu einen Dollar oder zwei für meine Flasche. Und dann will ich diesen Teufel wieder loswerden, so schnell ich kann. Denn, um dir die reine Wahrheit zu sagen, sein Anblick hat mich ganz umgeschmissen.« »Lopaka«, sagte Keawi, »denke nicht schlechter von mir, als du nötig hast. Ich weiß, es ist Nacht, die Wege sind schlecht und die Stelle bei den Gräbern ist ein schlimmer Ort, um in so später Stunde dran vorbeizugehen, aber ich erkläre dir, seitdem ich das Gesichtchen gesehen habe, kann ich nicht essen oder schlafen oder beten, bis es aus meiner Nähe ist. Ich will dir eine Laterne geben und einen Korb, in den du die Flasche legen kannst. Und jedes Bild oder jedes schöne Ding in meinem Hause, wonach dir der Sinn stehen mag, kannst du haben, aber geh sofort und schlafe in Hokina bei Nahinu.« »Keawi«, sagte Lopaka, »mancher Mann würde dies übel nehmen, zumal da ich dir einen so großen Gefallen tue, mein Wort zu halten und die Flasche zu kaufen. Und besonders, da die Nacht und die Dunkelheit und der Weg an den Gräbern vorbei 10-mal so gefährlich sein müssen für einen Menschen, der solch eine Sünde auf seinem Gewissen und solch eine Flasche unter seinem Arm hat. Aber ich bin selber so fürchterlich erschrocken. Ich habe nicht das Herz, dich zu tadeln. So gehe ich denn also. Und ich bitte Gott, du mögest in deinem Hause glücklich sein. Und ich möge mit meinem Schoner Glück haben. Und wir mögen beide schließlich in den Himmel kommen, trotz dem Teufel in seiner Flasche.« So ging Lopaka den Berg hinunter, und Keawi stand auf seinem Vorderbalkon und horchte auf das Klappern der Hufe und spähte nach dem Laternenschein, wie er den Bergpfad beleuchtete und das Höhlenriff, wo die Toten der alten Zeit begraben liegen. Und die ganze Zeit über zitterte er und faltete die Hände und betete für seinen Freund und gab Gott Ruhm und Preis dafür, dass er selber aus dieser Not entronnen war. Aber der nächste Tag kam herrlich leuchtend, und sein neues Haus war so köstlich anzuschauen, dass er seine Schrecken vergaß. Ein Tag folgte dem anderen, und Keawi hauste dort in beständiger Freude. Er hatte seinen Platz auf dem hinteren Balkon. Dort aß und wohnte er und las die Geschichten in den Zeitungen von Honolulu. Jeder aber, der vorüberging, kam herein und besah die Zimmer und die Bilder.